ее послушание. Den eigenen Gehorsam zu erweisen. Когда я проявлю послушание, wenn ich den Gehorsam erweisen werde, я точно не потеряю благословение. Dann werde ich den Segen auf jeden Fall nicht verlieren. А если ко всему написанному отнестись с критикой, aber wenn man zu all dem Geschriebenen mit Kritik begegnet, во-первых, ты запутаешься. Erstens wirst du dich darin verwirren. А во-вторых, точно потеряешь право на благословение. Und auf jeden Fall wirst du ganz genau den Segen oder das Recht zum Segen verlieren. И я без всякого высокомерия я искренне благодарен Богу. Und ohne Hochmut bin ich Gott sehr dankbar. Что Бог привел меня в то братство, dass Gott mich in die Bruderschaft geführt hat, in dem man vor dem Heiligen Wort erzittert, и в котором, когда рассуждают, und in dem man, wenn man sich schon unterhält, говорят, так написано, sie sagen, es steht so geschrieben. Говорят, так написано. Man sagt, es ist so geschrieben. Говорят, так написано. Sagen, es ist so geschrieben. Я считаю, в этом истинная мудрость. Ich zähle, darin liegt die wahrhaftige Weisheit. Я приведу маленькую такую ссылку на Ветхий Завет к заключению нашему. Ich werde zum Abschluss solch einen kleinen Verweis in das Alte Testament machen. Я думаю, вы помните, что Ной строил ковчег. Ich denke, ihr erinnert euch, dass Noah die Arche gebaut hat. Хочу спросить у вас. Ich möchte heute bei euch fragen. Кто был автором того проекта, по которому Ной строил ковчег? Wer war der Autor des Projektes, nach welchem Noah die Arche gebaut hat? Совершенно верно. Ganz wahrhaftig. В чем проявилась мудрость Ноя? Worin lag denn die Weisheit Noahs? Чтобы сделать все, как Бог сказал. Um alles zu tun, was Gott gesagt hat. Я могу с уверенностью предположить. Ich kann mit Zuversichtlichkeit annehmen. Прояви Ной какое-то творчество. Gebe Noah irgendein Kunstwerk. В нарушении размеров. Und die Angaben und die Maßen wären falsch. И конструкции. Und die Konstruktion wäre falsch. Я сомневаюсь, что это строение стало бы для него местом спасения. Dann zweifle ich sehr daran, dass dieser Bau für ihn die Grundlage oder der Grund seiner Rettung gewesen wäre. Мудрость Ноя была не в том, чтобы что-то дополнить или отнять. Die Weisheit Noahs lag nicht darin, dass etwas hinzugefügt hat oder wegnahm. А сделать все, как он сказал. Sondern so zu tun, wie es gesagt hat. Моисей строил скинию собрания. Мозе баute die Stiftshütte. И вы, я думаю, помните исход 40 глава, что облако славы посетило эту скинию. Und ich denke, ihr erinnert euch in 2. Buch Mose, Exodus, Kapitel 40, wo geschrieben steht, dass die Macht oder die Herrlichkeit Gottes diese Stiftshütte besucht hat. Если вы задумаете, что из себя представляла скиния, wenn ihr euch vorstellt, was bildete oder stellte überhaupt diese Stiftshütte dar, то вы скажете, это был большой шатер. Dann sagt ihr, das ist ein großes Zelt. Там было много покрывал, но выглядел большим шатром. Dort gab es viele verschiedene Decken, aber es sah aus wie ein großes Zelt. Был ли шатер для того времени чем-то новым? War so ein Zelt zur damaligen Zeit etwas Neues? Ничего подобного. Nichts dergleichen. Писание говорит, Яков жил в шатрах. Die Schrift sagt, Jakob lebte in Zelten. Авраам жил в шатрах. Abraham lebte in Zelten. Но подождите, но почему именно этот шатер Бог избрал, чтобы туда сошла его слава? Aber bitte, warum hat Gott gerade dieses Zelt gewählt, dass seine Herrlichkeit dorthin kommt? Исход 40:16 сказано там так. In 2. Mose Исход 40:16. 2. Mose 40:16. И сделал Моисей все, как сказал ему Бог. Steht geschrieben, dass Mose all das oder so getan hat, wie Gott es ihm sagte. Бог Моисею на горе. Gott hat Mose auf dem Berg детальный чертеж скинии. Eine detaillierte Skizze von der Arche gegeben. И сказал, смотри, сделай все. Und sagte, tue alles, как я тебе показал, wie ich es dir gezeigt habe. Все, как показал, alles, wie ich es gezeigt habe. Когда Моисей так сделал, entschuldige, nicht der Arche, sondern der Stiftshütte. Als Mose so getan hat, Бог это строение посетил своей славой. Hat Gott diesen Bau mit seiner Herrlichkeit heimgesucht. Потому что построено было. Denn es wurde gebaut. По Божьему вкусу. Nach dem Geschmack Gottes. По Божьим чертежам и Божьим деталям. Nach den Skizzen Gottes und nach den Details Gottes. И Господу это очень понравилось. Und Gott hat es sehr gefallen. Он посетил это славой. Er hat es mit Herrlichkeit heimgesucht. Соломон строил храм. Salomo baute ein И мы находим Tempel. В Писании, что Соломон строил по чертежам, которые он принял от Давида, отца. Und wir sehen, dass diesen Tempel aufgrund des Planes baute, wie ihn von David, dem Vater, bekommen hat. А Давид, отдавая чертежи, David, die Aufzeichnung übergeben hatte, говорил, это все от Господа, как он вразумил меня на все дела постройки. Sagte er, das ist so, wie es von Gott, ich es von Gott bekommen habe, wie mich dazu bestimmt hat oder dazu gezeigt hat zu diesem Bau. Salomon был мудрый человек. Salomo war ein weiser Mensch. И он, будучи мудрым, построил храм. Und er war weise und baute den Tempel. Был ли храм на то время чем-то новым? War der Tempel zur damaligen Zeit etwas Neues? Были и другие строения, которые именовались храмом? Es gab schon andere Bauvorhaben oder Gebäude, welche als Tempel gedient hat. Храм Астарте. Der Tempel für die Astarte. Храм Дагону. Der Tempel für Dagon. На то время были знакомы такие строения. Zur damaligen Zeit waren solche Bauten bekannt. Но почему именно Соломоном возведенное строение, называемое храмом, Бог избрал? Aber warum gerade der Bau von Salomo, der Tempel genannt worden ist von Gott? Не потому, что Соломон был мудрый. Heimgesucht hat, nicht deswegen, weil Salomo so weise war, а потому, что Соломон был послушный, sondern weil Salomo gehorsam gewesen ist. Всем нормам в чертежах, которые ему через Давида дал Бог. All den Normen, der Aufzeichnung, welche David ihm durch Gott übergeben hat. И я теперь хочу сказать вам и самому себе. Und ich möchte euch und mir selbst sagen. Ты устрояешь из себя дом духовный. Du baust aus dir heraus ein geistliches Haus. И ты можешь в настоящее время услышать много новых чертежей. Und du kannst zur bestehenden Zeit verschiedene andere Skizzen sehen oder hören. Которые говорят, вот эта деталь не надо. Die sagen, das Detail brauchst du nicht. Это устарело. Das ist schon veraltet. Это осталось в первых веках. Das ist im ersten Jahrhundert geblieben. Но если ты из себя хочешь построить дом, чтобы подобно Ною спастись. Aber wenn du aus dir ein Haus bauen möchtest, ähnlich wie Noah gerettet zu werden. Если ты хочешь построить духовный храм, который бы Бог сопровождал своей славой. Wenn du einen geistlichen Tempel bauen willst, den Gott mit seiner Herrlichkeit begleiten wird. Что тебе надо? Was brauchst du dafür? Тебе надо проявить послушание всякому отдельно взятому чертежному деталю, оказанному в Евангелии. Du musst gehorsam erweisen einem jeden skizzierten Detail des Evangeliums. Это Божий чертеж для нас. Das ist der Gottesplan für uns. Для того, чтобы твое строение, damit dein Bau, как Ною дало тебе спасение, so wie Noah es gewesen, bei Noah gewesen ist, dir die Rettung gibt. Твой телесный храм переживал славу Господню на себе. Damit dein leiblicher Tempel die Herrlichkeit Gottes in sich erlebt. И пусть, дорогие братья и сестры, und soll es so sein, liebe Brüder und Schwestern, люди вокруг нас модернизируют и искажают Писание. Die Menschen um uns herum können modernisieren und die Schrift verzehren. Но ты и я останься послушным до мелочи всему сказанному в Новом Завете. Aber du und ich sollen treu und gehorsam sein bis ins letzte Detail dem Neuen Testament oder der Heiligen Schrift. В этом мудрость. Darin liegt die Weisheit. В этом сила. Darin ist die Kraft. И в этом благословение. Und darin liegt der Segen. Последний штрих, и мы с вами помолимся. Der letzte Punkt, und wir werden miteinander beten. Евреи пришли к городу Иерихону. Die Juden kamen zu der Stadt Jericho. И Бог им сказал: вы шесть раз обойдите этот город кругом. Und Gott sagte, ihr sollt sechsmal diese Stadt umringen. А седьмой раз, когда вы будете обходить за день семь раз, стены разрушатся до основания. Und wenn ihr das siebte Mal am siebten Tage gehen werdet, dann sollt ihr siebenmal gehen und die Mauern werden bis auf den Grund zerstört werden. Представьте себя, stellt euch mal vor, что вы стоите на стене города Иерихо. Dass ihr auf der Mauer der Stadt Jericho steht. И вы с высоты стены. Und ihr schaut von der Höhe der Mauer. Наблюдаете за странными людьми. Und beobachtet seltsame Menschen. Которые пришли завоевывать ваш город. Die gekommen sind, um eure Stadt zu erringen. Но что вы смотрите? Aber was seht ihr? Они ходят. Sie gehen. Один день. Ein Tag. Второй день. Den zweiten Tag. Третий. Den dritten. Я думаю, где-то уже к дню четвертому. Ich denke, etwa schon beim vierten Tag. Вы готовы внутри сказать? Seid ihr bereit, innerlich zu sagen? Евреи так не воюют. Juden, so kämpft man nicht. Так города не завоевывают. So werden keine Städte errungen. Мне кажется, вы ненормальные евреи. Ich glaube, ihr seid nicht normal, ihr Hebräer. Но что знали евреи? Aber was wussten sie? Они сказали нам: Бог так сказал. Sie sagten, Gott hat es uns so gesagt. Нам Бог так сказал. Uns hat es Gott so gesagt. И сейчас, когда ты идешь по этому миру, und jetzt, wenn du in dieser Welt gehst, и живешь по нормам, как Бог сказал, und auf den Normen lebst, so wie Gott es gesagt hat, Иерихонцы этого мира, dann wird der Jericho in dieser Welt. Они могут сказать: так не живут. Sie können sagen, so lebt man heute nicht. Так жизнь не строят. So baut man ein Leben nicht auf. Вы ненормальные. Ihr seid nicht normal. Но истина состоит в том, aber die Wahrheit besteht что darin, на седьмой день воистину открылось, кто был нормальный, а кто нет. Dass am siebten Tage wahrhaftig geöffnet worden ist, wer normal und wer nicht normal gewesen когда ist. Послушные Божьему слову евреи, wenn die Gehorsamen an das Wort Gottes, die Juden, встретили Божью славу в своей жизни, als sie die Herrlichkeit Gottes in ihrem Leben begegnet sind. Смеящиеся иерихонцы были повергнуты в вечную погибель. Und die Bewohner von Jericho, die gelacht haben, in das ewige Verderben gesteckt worden sind. 21. века. Dann wird sich auch das Jericho des 21. Jahrhunderts davon nicht abschrecken. Das sollst du dich davon nicht schrecken. Мудр не тот, кто хохочет. Weise ist nicht der, der lacht. А тот, кто послушен Писанию. Sondern wer der Heiligen Schrift gehorsam ist. Тот, кто покорен его нормам. Wer seinen Normen unterordnet ist. И сегодня смеются. Und heute lachen sie. А завтра будут в позоре, а ты в вечной славе. Morgen werden sie jedoch in Schande sein und du in ewiger Herrlichkeit. Аллилуйя. Halleluja. И я приглашаю всех нас склонить низко свои колени и обратиться с благодарностью к Господу. Und ich lade uns alle ein, tief unsere Knie zu beugen und mit Dankbarkeit Gott zu begegnen. Amen. Amen.